الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen zum sechsten Unterricht zu zu den Grundregeln in der Aqidah von Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Heute sprechen wir inshallah ta'ala über den Iman. Der Iman bei Ahlus Sunnati wal Jama'ah ist Überzeugung im Herzen oder beziehungsweise der Glaube im Herzen. Ja, Qawlun bil Lisan, die Aussage mit der Zunge. Wa amalun bil Jawarih, und das Handeln mit den Körperteilen. Yazidu bit Ta'a, er steigt durch die Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Wa yanqusu bil Ma'asi, und er sinkt durch die Ungehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Ja, indem man sündigt. Das heißt, der Iman ist die Überzeugung, ja, vom Islam im Herzen. Und der Ausspruch der Zunge ist hier gemeint, das Bezeugnis, dass es keinen Ilah gibt, keinen Gott gibt, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird, ja, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist, sein letzter Prophet und Gesandter. Und es gibt, barakallahu fikum, hier bei der Aussage der Zunge, gibt es auch die Aussage des Herzens. Ja. Und mit der Aussage des Herzens ist gemeint der Glaube im Herz. Die Überzeugung im Herz, ja, die Gewissheit im Herz. Und dann das Handeln mit den Körperteilen, ja, dass man betet, fastet, ja, das, was man braucht, ja, die Anbetungen, ja, womit man seinen Körper braucht, oder die Anbetungen, wo du deinen Körper benötigst, richtig. Und dann gibt es die Taten, barakallahu fikum, des Herzens, wie die Liebe zu Allah, die Furcht vor Allah, die Aufrichtigkeit, das Vertrauen auf Allah, die Furcht vor Allah. Dann gibt es die Taten des Vermögens, die man die Zakat gibt und spendet und so weiter. Der Iman steigt, dass man Allah tabaraka wa ta'ala gegenüber aufrichtig ist und ihm gehorsam ist. Und er sinkt, wenn man ihm ungehorsam ist. Wenn man Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehorcht und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht folgt. Tayyib. Die Säulen des Imans sind sechs. Der Glaube an Allah, das ist der Tawhid, der Iman an Allah. Dann die Malaika, dann die offenbarten Bücher und Gesandten, der letzte Tag und das Gute und Schlechte, Süße und Bittere, vorherbestimmte von Allah subhanahu wa ta'ala. Und über diese Dinge werden wir inshallah ta'ala später noch detaillierter sprechen. Wal ihsan barakallahu fikum ist, ja, wal ihsan ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala so anbetest, als würdest du ihn sehen. Und wenn du ihn doch nicht siehst, so sieht er dich, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Weil Iman bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist verbunden mit Handlungen und die grundsätzlichen Handlungen. Wenn sie nicht vorhanden sind, ist der Iman nicht vorhanden, wie die zwei Glaubensbekenntnisse und ebenfalls die fünf Gebete, ja, worin eine Einstimmigkeit bei den Gelehrten der Sahaba radiyallahu ta'ala anhum herrscht. Weil Iman, barakallahu fikum, sagen Ahlus Sunnati wal Jama'a, ja, Ahlus Sunnati wal Jama'a sagen, ich bin ein Mu'min insha'Allah. Dieser insha'Allah, wenn man sagt, ich bin ein Mu'min insha'Allah, ist al-Istithna. Und sie meinen damit, ich bin ein Mu'min insha'Allah, yani, ich erhoffe mir, vollständig in den Handlungen zu sein, und ich sage nicht, ich bin 100% im Paradies. Weil der Muslim kann mal auf die Stufe des Imans kommen, und das hängt mit den Taten zusammen, wie wir gelernt haben, und mal eine höhere Stufe, die höchste Stufe, und das ist der Ihsan, das nennt man Al-Muraqaba, ja, dass man ständig sich bewusst ist, dass Allah tabaraka wa ta'ala einen sieht. Und manchmal kann man fallen aufgrund einer Sünde auf die Stufe des Islams. Und da ist gemeint, man hat den grundsätzlichen Iman, ja, den Glauben an Allah, die Malaika, die Propheten und Gesandten, ja, die offenbarten Bücher, den letzten Tag, das vorherbestimmte Gute und Schlechte von Allah subhanahu wa ta'ala. Und da die grundlegenden Dinge, ja, die grundlegenden Dinge, die Mindestdinge. Und hier soll erwähnt werden, barakallahu fikum, wenn ein Muslim die grundlegenden Dinge nur weiß von Iman, ist sein Iman gültig. Die grundlegenden, wichtigen Dinge, damit dein Iman existiert. Sobald dir aber ein Detail vom Koran oder Sunna, vom Koran oder der Sunna und der authentischen Sunna dich erreicht, bist du verpflichtet, daran zu glauben. Ja? Egal in welchem Teil des Imans. Okay? Deswegen sagt man glaubt allgemein und im Detail. Allgemein und im Detail, was einen erreicht hat. im Detail, yani zum Beispiel in Bezug auf Allah tabaraka wa ta'ala, ja, bestimmte Namen und Eigenschaften und was mit Allah subhanahu wa ta'ala zusammenhängt. Und bei den Malaika, dass du erfährst, dass es bestimmte Engel gibt, die haben bestimmte Eigenschaften, bestimmte Aufgaben, ja, da musst du dran glauben, die haben bestimmte Namen, ja. Und genauso bei den Büchern, die Namen und wen sie offenbart worden sind und die Gesandten und den letzten Tag und das vorherbestimmte Gute und Schlechte. Ja? Weil wenn man etwas davon verleugnet, obwohl es fest zu 100% überliefert worden ist, dann negiert man seinen Iman. Möge Allah tabaraka wa ta'ala mich und euch bewahren. So, jetzt begeht ein Muslim eine Sünde und fällt auf die Stufe des Islams. Also Muslim. Man nennt ihn Muslim, der hat den grundsätzlichen Iman, aber er ist sündhaft, fasik durch seine Sünde. So, aber er verrichtet seine Pflichten. Dann die zweite Stufe ist, man verrichtet die Pflichten, meidet die Sünden. Okay? Und begeht noch oder verrichtet noch die erwünschten Taten. Das ist der Iman. Und dann die dritte Stufe, man verrichtet mehr als das Erwünschte und viel vom Erwünschten. Und das sind die hohen Stufen vom Paradies. Ja? Das sind die hohen Stufen vom Paradies. Und manchmal kann man von Stufe des Ihsan auf Al-Iman fallen und von Stufe des Imans auf Al-Islam und wieder hoch. Von Islam auf Iman und von Iman auf Ihsan. Das ist gemeint. Muslim, ja, eine gemeint ist, der den grundsätzlichen Iman hat, aber sündigt ist, begeht große Sünden, ja, oder eine große Sünde ist fertig geworden durch seine Sünde, ja, die Sünde, die ihn nicht aus dem Islam bringt. Okay? Darüber sprechen wir. Ja. Und der Mu'min ist derjenige, der die Pflichten verrichtet und das, was von ihm an erwünschten Taten, das Mindeste davon. Ja. Und bei dem Ihsan, er verrichtet das, was der Mu'min verrichtet, hat auch den grundsätzlichen Iman wie der Mu'min. Ja, verrichtet die Pflichten, lässt die Sünden, macht die erwünschten Taten und mehr. Also viele davon. Und das sind die hohen Stufen des Paradieses. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen sein lassen, die die hohen Stufen vom Paradies erreichen. Und wie gesagt, der, der auf die Stufe des Islam ist, nennt man Muslim. Und der auf den Iman ist Mu'min. Und der auf Al-Ihsan, Muhsin. Und ohne Zweifel, jeder hat die grundsätzlichen Dinge. Ja? Jeder. Und einige der Ulama haben nicht unterschieden zwischen Islam und Iman. Doch die Wahrheit ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Al-Islam, Al-Muslim und Al-Mu'min. Ja? Und da haben wir erklärt, wie der Unterschied ist. Möge Allah mir und euch Erfolg geben, da das vom Koran und Sunna ausgeht. Wallahu ta'ala a'lam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.